Sechstes Kapitel: Die fliegende Reichskanzlei. Die Festfeiertabelle des vorausgehenden Kapitels wird manchen bisher noch zweifelnden Leser endgültig die Überzeugung von der Tatsache der planmäßigen Verfälschung der mittelalterlichen Geschichte aufgedrängt haben. Sind nun die angegebenen Orte des Itinerars während eines 50-jährigen Zeitraums gefälscht, so müssen auch die auf die Orte bezüglichen Ereignisse verfälscht bzw. erdichtet sein. Hier interessiert uns nun besonders, dass unsere Tabelle von 1057 an die widersprechenden Ortsnamen der Feiertage Heinrichs des IV. Verzeichnet. Von Heinrich dem IV. Haben wir nämlich bereits in der Fälschung der deutschen Geschichte, und zwar im Canossa-Kapitel, hinreichende Belege für die systematische Erdichtung geschichtlicher Ereignisse anführen müssen. Meine frühere Beweisführung findet also durch die Tabelle nunmehr die kräftigste Unterstützung. Unsere Tabelle bestätigt aber auch die merkwürdige Tatsache, dass die mittelalterlichen Herrscher ungemein reiselustige Menschen gewesen sind. Sie hatten ja keinen festen Wohn- und Residenzsitz, wie wir wissen. Dauernd ritten die Könige von Pfalz zu Pfalz, von Stadt zu Stadt. Und zwar alle Könige während des ganzen Mittelalters. Selbst im eisigsten Winter jagten sie auf ihren Rossen durch die Gaue des Reiches Jahr für Jahr während des ganzen Mittelalters. Der königliche Hof ritt natürlich immer mit, ebenso die Reichskanzlei. Ausdrücklich betone ich, es handelt sich nicht um gelegentliche Reisen der Herrscher, die sie von ihren Residenzen unternommen hätten. Es handelt sich um dauerndes Umherwandern mangels eines festen Wohnsitzes. Damit der Leser sich einen anschaulichen Begriff von der intensiven Reisetätigkeit der Herrscher machen kann, wollen wir im Folgenden einige Itinerarbeispiele verschiedener Könige anführen. Erstens: Itinerar Ottos des I. für das Jahr 965. 3. Januar Mailand, 23. Januar Reichenau, westlich von Konstanz, 21. Februar Worms, 28. März Ingelheim, westlich Mainz, 12. April Wiesbaden, 6. Mai Erstein, südlich Straßburg, 23. Mai Ingelheim, 2. Juni Köln, 17. Juni Dornburg, südlich Magdeburg, 26. Juni Magdeburg, 15. Juli Quedlinburg, 28. Juli Wallhausen in der Goldenen Aue, 27. November Wallhausen, 12. Dezember Brüggen an der Leine. Zweitens: Itinerar Ottos des II. Für 975. 6. Januar Werla zwischen Goslar und Wolfenbüttel, 25. Januar Dortmund, 16. Februar Nimwegen, 18. März Bonn, 25. April Boppard, 24. Mai Frankfurt, 27. Mai Fulda, 3. Juni Weimar, 6. Juni Erfurt, 8. Juni Dornburg, 11. Juni Memleben, nordwestlich Naumburg, 21. Juni Altstädt, südöstlich Sangerhausen, 26. Juni Magdeburg, 15. Juli Sommeringen zwischen Wolfenbüttel und Halberstadt, 9. August Balgstedt, südwestlich Merseburg, 29. August Botfeld bei Elbingerode im Unterharz, 9. September Altstädt, 3. November Pölde, nordöstlich Göttingen, 24. November Memleben, 26. Dezember Erstein, südlich Straßburg. Drittens: Itinerar Ottos des III. Für 993. 25. Januar Dortmund, 5. Februar Essen, 6. Februar Duisburg, 26. März Lüttich, 17. April Ingelheim, 30. April Worms, 9. Mai Thionville, 15. Mai Metz, 23. Mai Straßburg, 2. Juni Bürgel, östlich Frankfurt, 13. Juni Nordhausen, 22. Juni Altstädt, 2. Juli Merseburg, 19. Juli Magdeburg, 26. Juli Dornburg, 15. August Belsam bei Nienburg, 27. August Frohse, südlich Magdeburg, 29. September Grone bei Göttingen, 27. Oktober Werla zwischen Goslar und Wolfenbüttel, 12. Dezember Teleda am Kyffhäuser. Viertens, Itinerar Heinrichs II. Für 1003. 15. Januar Thionville, 5. Februar Aachen, 9. Februar Köln, 23. Februar Nimwegen, 13. März Minden in Westfalen, 23. März Magdeburg, 2. April Quedlinburg, 15. April Altstädt, 7. Mai Merseburg, 12. Mai Walbeck, südlich Aschersleben, 23. Mai Gandersheim, 25. Mai Gieboldehausen, nordöstlich Göttingen, 30. Mai Röhra, östlich Meiningen, 11. Juni Bamberg, 30. Juni Regensburg, 9. September Bamberg, 21. Oktober St. Hippolyte zwischen Straßburg und Colmar, 1. Dezember Regensburg, 25. Dezember Pölde, nordöstlich Göttingen. 5. Itinerar Konrads II. Für 1025. 3. Januar Paderborn, 10. Januar Corvey, 18. Januar Hildesheim, 22. Januar Goslar, 5. Februar Magdeburg, 8. Februar Merseburg, 2. März Wallhausen, 29. März Fulda, 23. April Augsburg, 3. Mai Regensburg, 5. Mai Beratshausen, nordwestlich Regensburg, 6. Mai Schwarzenbruck, südöstlich Nürnberg, 6. Mai Mögeldorf bei Nürnberg, 10. Mai Bamberg, 20. Mai Trebur, südöstlich Mainz, 10. Juni Konstanz, 23. Juni Basel, 8. Juli Straßburg, 14. Juli Speyer, 26. Juli Trebur, 1. November Bodfeld im Harz, 4. Dezember Trebur. Diese Itinerare sind zusammengestellt aufgrund der Ortsangaben in den von den betreffenden Herrschern ausgestellten Urkunden. Unterwegs haben nämlich die reisenden Könige, wenn die Gelegenheit dazu nötigte, überall geurkundet. Die Kanzlei musste daher, wie schon erwähnt, ihrem Herrscher auf seinen Ritten ständig folgen, um jederzeit zur Hand zu sein.